Abschnitt 54 von Interessante Kriminalprozesse, Teil 2. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Aufgenommen von Avahi im Mai 2021. Interessante Kriminalprozesse, Teil 2 von Hugo Friedländer. Abschnitt 54. Graf Gisbert von Wolf Metternich. Teil 5. Bei den weiteren Fällen handelte es sich um Einkäufe, die der Angeklagte bei verschiedenen großen Firmen gemacht hat. Es ergab sich fast überall derselbe Vorgang. Der Angeklagte machte zunächst einige Einkäufe gegen Barzahlung, erhielt dann Kredit und blieb mit einer größeren oder kleineren Summe in Rest. So entnahm er bei der Firma Demuth unter den Linden mehrere elegante Waren und blieb 134 Mark schuldig. Bei der Firma J.H. Werner und Louis Werner hat er Goldsachen gekauft, bei der Firma Gerold Zigaretten. Der Angeklagte bemerkte, dass er ein starker Zigarettenraucher sei und monatlich 2000 bis 2500 Zigaretten rauche. Zu einem ferneren Anklagefall, in welchem der Angeklagte bei der Firma Braun unter den Linden und in demselben Geschäft in Wien für sich und seine Frau Sachen entnommen hatte, erklärte der Angeklagte, dass der Inhaber des Geschäfts in keiner Weise durch falsche Vorspiegelungen getäuscht worden sei. Er habe in dem Geschäft überhaupt mehr Ware gewissermaßen aufgedrängt erhalten, als er ursprünglich kaufen wollte. Wenn man zu Braun kommt, dann ist das immer ein Kampf, wieder herauszukommen, so halten einen die Leute dort fest. Er habe schließlich einen Vergleich mit 80% mit der Firma abgeschlossen. Da der Angeklagte sich auch auf seine Gattin berief, so erklärte diese, nochmals vorgerufen, es stimmt ganz genau, was mein Mann bezüglich der Wiener Filiale von Singer gesagt hat. Der schuldig gebliebene Betrag kann doch gar nicht in Betracht kommen, weil ich hoffentlich gut genug für solche Summen bin. Ich bin doch die Frau meines Mannes, und die Leute wissen, dass, wenn er nicht zahlt, ich es zahle. Es ist auch richtig, dass man in dem Wiener Geschäft nicht so leicht wieder herauskommt. Da heißt es dann, »Nein, Frau Gräfin, Sie müssen noch dies und jenes kaufen. Das dürfen Sie uns nicht antun, woanders zu kaufen als bei uns.« Bei einer anderen Gelegenheit erklärte der Angeklagte, Dolly Landsberger habe eine große Sammlung von etwa 500 kleinen Nippeselefanten, da habe er zu Weihnachten auch einen kleinen Beitrag zu der Sammlung geliefert und ihr einen kleinen Elefanten in Amethyst geschenkt. Der Angeklagte bestritt in allen diesen Fällen, sich eines Betruges schuldig gemacht zu haben. Die hierzu vernommenen Zeugen konnten den Angeklagten nicht belasten. Der Vorsitzende verlas darauf folgenden, von dem Amtsgerichtsrat Grafen von der Schulenburg an den Zeugen Holler gerichteten Brief. Vor Jahresfrist war der damals in Berlin lebende Graf Gisbert Wolf Metternich im Besitz eines wertvollen Horchwagens. Da besagter Herr hier zahllose Personen, unter anderen leider auch mich, in der gröblichsten Weise betrogen hat, so nehme ich an, dass auch Sie einen Reinfall erlebt haben. Ich bin nun willens, das gesamte Material der Staatsanwaltschaft zu unterbreiten und bitte daher um gütige Mitteilung, ob und in welcher Weise Sie durch Graf Metternich betrogen worden sind. Inzwischen war Graf von der Schulenburg als Zeuge erschienen. Er erklärte auf Befragen des Vorsitzenden, ich möchte dazu sagen, dass der Inhalt des Briefes meiner damaligen Ansicht entsprach. Nachher bin ich aber anderer Meinung geworden. Damals hatte der Graf, der mir und anderen Leuten Beiträge schuldete, monatelang nichts auf meine Briefe geantwortet. Ich wusste gar nicht, wo er geblieben war. Da ich von mehreren Leuten hörte, dass sie sich auch beklagten, habe ich den Brief an die Firma Horch geschrieben. Nachher haben Graf Metternich und die Gräfin sich an mich gewendet und mir genügende Garantien gegeben. Vorsitzender, Sie haben aber hier gesagt, der Angeklagte habe Ihnen keine falschen Vorspiegelungen gemacht. Es ist doch immerhin merkwürdig, dass Sie einen solchen Brief schreiben, der ganz anders lautet. Zeuge, ja, ich hatte damals wohl ein halbes Jahr lang nichts von ihm gehört. Beisitzer Landrichter Mehnert hielt dem Zeugen einen Passus aus seiner früheren Aussage vor, der doch nicht recht in Einklang mit dem Briefe zu bringen sei. Nach seiner Meinung sollte sich die Firma ja auch nicht geschädigt gefühlt haben. Zeuge Graf von der Schulenburg: Die Firma hat, wie ich glaube, mir geantwortet, dass sie sich nicht geschädigt fühle, dass sie das Automobil zurückerhalten habe. Vorsitzender: Der Brief der Firma liegt in Kopie bei den Akten. Er lautet doch wohl nicht so. Es steht tatsächlich kein Wort davon drin, dass sich die Firma nicht geschädigt fühle. Zeuge: Ich war der Meinung, ich hatte den Brief so in der Erinnerung. Rechtsanwalt Dr. Jaffe: Sie haben wohl den Brief in der Aufregung, im Affekt geschrieben. Zeuge: Ja, natürlich, weil ich eben auf meine Briefe keine Antwort erhielt. Rechtsanwalt Dr. Jaffe: Tatsächlich haben Sie aber doch wohl die Ansicht, dass der Angeklagte nicht auf Betrügereien ausgegangen ist. Zeuge: Jawohl. Vorsitzender: Als Jurist werden Sie, Herr Zeuge, doch wissen, dass es bei der Konsumierung des Betruges nicht auf den jeweiligen Erfolg oder die spätere Abwendung eines Schadens ankommt. Das muss Ihnen als Jurist klar sein. Rechtsanwalt Dr. Alsberg: Hat der Zeuge seine Äußerungen in dem Briefe überhaupt so aufgefasst, dass es sich um Betrug im juristischen Sinne handle? Zeuge: Nein. Vorsitzender: In dem Briefe steht aber, dass das gesamte Material der Staatsanwaltschaft unterbreitet werden solle. Zeuge: Ja, ich fühlte mich doch damals absolut nicht sicher und wollte bei der Firma anfragen, welche Erfahrungen sie mit dem Grafen gemacht hat. Rechtsanwalt Dr. Alsberg: War vielleicht damals in der Öffentlichkeit auch von der Affäre Stallmann die Rede und hat dies vielleicht auch auf Sie eingewirkt? Zeuge: Das kann wohl sein. Jedenfalls habe ich damals den Brief an die Firma im Ärger und Affekt geschrieben, um eine Aufklärung zu haben, wie die Sachen liegen. Vorsitzender: Sie sagen aber doch, Ihnen seien von anderen Leuten Klagen zugegangen. Staatsanwaltsrat Porzelt: In dem Briefe reden Sie sogar von zahlreichen Personen, die der Angeklagte betrogen habe, und zwar in der gröblichsten Weise. In dem Briefe haben Sie doch nicht bloß von Ihrem Fall, sondern auch von anderen Fällen gesprochen. Wie war überhaupt Ihr eigener Fall? Der Angeklagte hat in Ihrem Hause verkehrt und Sie haben ihm ein Darlehen von 6.500 Mark zum Kauf des Automobils gegeben. Letzteres kostete aber nur 5.000 Mark. Um es auszulösen, waren nur 4.500 Mark nötig. Graf Metternich hat Ihnen doch also falsche Angaben gemacht. Zeuge: Ich hätte ihm den Betrag auch gegeben, wenn er ein paar hundert Mark für andere Zwecke verwenden wollte. Ich war überzeugt, dass er über kurz oder lang eine reiche Heirat machen würde. Vorsitzender: Ist die Sache jetzt geregelt? Zeuge: Ja, die Gräfin hat sich dafür verbürgt. Angeklagter: Ich habe die Briefe des Zeugen nicht erhalten. Zeuge: Ich wollte mich auf den juristischen Begriff des Betruges nicht festlegen. Die Sache hat sich eben anders entwickelt, als ich anfangs annahm. Nachträglich hat sich herausgestellt. Vorsitzender, unterbrechend: Nun, es hat sich herausgestellt, dass die Frau des Angeklagten die Bürgschaft übernahm. Wie sie da zu einer Änderung ihrer Ansicht kamen, ist nicht recht zu verstehen. Zeuge: Ich habe meine Ansicht geändert, weil ich jetzt bestätigt sehe, dass der Graf nach seiner Verheiratung bezahlen wird. Rechtsanwalt Dr. Jaffe: Herr Zeuge Graf Schulenburg, Sie nehmen also das, was Sie im Affekt geschrieben haben, zurück und erklären, es nicht aufrechterhalten zu können? Zeuge: Ja. Kaufmann Wolfheim bekundete hierauf als Zeuge: Ein Freund habe ihm erzählt, er habe von der Gustke ein goldenes Zigarettenetui geschenkt erhalten. Nachdem sich sein Freund erschossen hatte, sei die Gustke plötzlich mit der Behauptung hervorgetreten, das Etui sei ihr abgekauft worden. Die Zeugin Gustke bestätigte die Angaben. Jener Freund sei ein 18-jähriger Jüngling gewesen, der sich ihr als Kommerzienratssohn vorgestellt und große Beträge auf der Rennbahn verwettet habe. Jenes Etui, das den Namen Elvira in Brillanten trug und bei dem Juwelier Stöß 2.000 Mark kostete, habe sie für 1.000 Mark verkauft. Der Freund des Zeugen habe dann damit renommiert, dass sie ihm das Etui geschenkt habe. Rechtsanwalt Dr. Jaffe. Ist Ihnen bekannt, dass Fräulein Gustke sehr mit Ihren Kavalieren zu renommieren pflegte? Zeuge Wolfheim. Es ist doch allgemein bekannt, dass derartige Damen stets zu renommieren pflegen. Vorsitzender. Ist Ihnen von der Gustke ein besonderer Fall bekannt? Zeuge. Nein. Ich weiß aber, dass sie in ihrer Wohnung Fotografien von Fürstlichkeiten mit eigenhändigen Unterschriften hat. Einmal ist sie mit einem Fürsten zusammen im Auto fotografiert worden. Vorsitzender. Sind Ihnen die Namen dieser Fürstlichkeiten bekannt? Zeuge. Sie sind mir damals genannt worden, heute weiß ich sie aber nicht mehr. Vorsitzender. Na, es gibt ja so viel Fürstlichkeiten. Im Anschluss an die Vernehmung des Zeugen kam es wieder zu einer erregten Szene, in der der Angeklagte schließlich rief, »Sie schwätzen ja alles durcheinander!« Zeuge, »Wenn Sie so widersinniges Zeug geredet haben und noch reden, so kann ich natürlich nur ebenso widersinnig antworten.« Es folgte die Erörterung des Betrugs gegen die Firma Herpich. Vorsitzender, »Sie haben sich bei Herpich einen teuren Pelz bestellt?« Angeklagter, »Na ja, ich konnte doch nicht frieren.« Vorsitzender, »Ich besitze keinen Pelz und viele andere Leute auch nicht.« Angeklagter, »Ich kam aber damals aus Südamerika, hatte wiederholt Lungenentzündungen durchgemacht und musste mich ganz besonders vor Erkältungen schützen.« Rechtsanwalt Dr. Jaffe ließ feststellen, dass zu der kritischen Zeit 4 Damen für die Heiratspläne des Angeklagten in Frage kamen. Zeuge Buchhändler Mandus erklärte, er müsse sich entschieden dagegen verwahren, dass behauptet wäre, er sei wegen Geisteskrankheit entmündigt. Er müsse sich dies ein für allemal verbieten. Er sei nicht geisteskrank. Der Vorsitzende erklärte, dass dann ein Irrtum des Gerichts vorliege. In den Akten sei eine solche Bemerkung vorhanden. Der Zeuge Mandus wurde vereidigt. Hierauf folgte das Gutachten des Oberarztes Dr. Edmund Forster, der den Angeklagten 6 Wochen in der Charité beobachtet hatte. Er erklärte, Zeichen einer Geisteskrankheit im engeren Sinne sei nicht hervorgetreten, ein Intelligenzdefekt sei nicht gefunden. Das Benehmen des Angeklagten sei im Großen und Ganzen korrekt gewesen, sein Auftreten sicher. Er habe sich stets auf den Standpunkt gestellt, dass er geistig gesund und unschuldig sei. Er sei leicht erregbar, bei dem geringsten Anlass geriet er sofort in heftige Erregung und erging sich in lauten, geschmacklosen Schimpfereien. Solche Erregungszustände kamen allerdings nicht ganz ohne Veranlassung vor, auch beruhigte er sich immer nach kurzer Zeit. Der Angeklagte sei ein abnorm veranlagter Mann, von impulsiver, psychopathischer Konstitution. Er will alle seine Wünsche befriedigt haben, ohne an die Folgen zu denken. Ein relativ unbedeutender Anlass sei für ihn die Ursache gewesen, einen schweren Selbstmordversuch zu begehen. Er sei nicht imstande, eine geordnete Tätigkeit andauernd zu leisten und sehe niemals ein, dass die Schuld an ihm liege. In seinem ganzen Leben prägt sich die Haltlosigkeit und die Unfähigkeit, sich zu konzentrieren, aus. Seine Straftaten tragen alle den Stempel seiner abnormen Persönlichkeit. Bei seiner ganzen Veranlagung erscheint es glaubhaft, er ist fest davon überzeugt, dass das Zustandekommen seiner Heirat nur von ihm abhängig sei. Als aus der Heirat nichts wurde, kehrte er wieder zu der früher angewandten Methode des Gelderwerbes zurück. Der Angeklagte ist leichtgläubig und hat die Tendenz, alles für sich in günstigem Lichte zu sehen. Alles in allem hat man es mit einer wohl erblichen psychopathischen Konstitution zu tun, zu der sich vielleicht ein leichter Schwachsinn gesellt hat. Zu der leichten Erregbarkeit des Angeklagten kommt eine sogenannte ethische Verkümmerung, die auf falsche Erziehung zurückzuführen ist. Das Gutachten des Sachverständigen ging zum Schluss dahin, dass § 51 auf den Angeklagten nicht anzuwenden sei, dass aber doch wegen seiner ganzen Veranlagung die unter Anklage stehenden Handlungen anders zu bewerten seien als bei ganz gesunden Menschen. Als der Sachverständige auf die in den Akten befindlichen Mitteilungen des Vaters zurückkommen wollte, protestierte der Angeklagte energisch und rief, »Was mein Vater gesagt hat, ist alles erlogen, erlogen, erlogen.« Vorsitzender, »Schön ist es nicht, dass Sie so von Ihrem Vater sprechen.« Angeklagter, »Ich kann leider nicht anders. Wenn ich ihm eine Millionärin gebracht hätte, wäre es ihm gewiss recht gewesen. Weil meine Frau keine Millionen hat, ist sie ihm nicht genehm. Aber eine große künstlerische Kraft hat doch ebenso viel Wert wie die Millionen. Rechtsanwalt Dr. Alsberg. Wenn Sie die Differenzen, die der Angeklagte mit seinem Vater gehabt hat, vom psychologischen Standpunkt aus betrachten, meinen Sie nicht, dass diese Vorgänge auf ihn psychisch schädigend einwirken mussten? Sachverständiger. Hierauf kann ich nicht antworten, da ich die Dinge nur einseitig kenne und mir auch über die Persönlichkeit des Vaters nichts Näheres bekannt ist. Es kam hierauf zur Sprache, ob der Selbstmordversuch, den der Angeklagte im Alter von 16 Jahren unternommen hatte, darauf zurückzuführen war, dass er das Einjährigen-Examen nicht bestehen konnte. Angeklagter, das ist doch noch kein Grund zum Selbstmord. Mein Vater hatte mir Himmel und Hölle, Tod und Teufel angedroht, wenn ich nicht durch das Examen käme. Rechtsanwalt Dr. Alsberg. Der Zeuge Meschede hat gestern bekundet, dass der Angeklagte in Bonn unter anderen Verhältnissen gelebt hat wie seine Altersgenossen. Er hat nur 5 Mark Taschengeld bekommen, die anderen jungen Leute dagegen bis zu 300 Mark. Glaubt der Sachverständige, dass dies auch ein Moment ist, um in dem Angeklagten eine große Erregung auszulösen und die Differenzen mit seinem Vater ihm in einem übertriebenen Licht erscheinen zu lassen? Dr. Forster. Allerdings würde ich es für einen Fehler erachten, wenn der Angeklagte in einem solchen Milieu mit einem so kleinen Taschengelde leben sollte. Rechtsanwalt Dr. Jaffe. Ist der Sachverständige der Ansicht, dass der Mangel an Verständnis und Liebe zu seiner Familie von Einfluss auf die Psyche des Angeklagten war, dass beispielsweise der Vater, nachdem ihm der Angeklagte aus dem Untersuchungsgefängnis in einem etwas schroffen Briefe Vorwürfe über seine Zeugnisverweigerung gemacht hat, dem Verteidiger schreibt, er würde keine Briefe mehr in Empfang nehmen und auch nicht die Selbstbeköstigung im Gefängnis ferner bezahlen? Würde es der Sachverständige für richtig halten, dass der Vater den Sohn in so jungen Jahren, nachdem er ihn in ein Irrenhaus gesteckt hatte, allein nach Amerika spedierte? Dr. Forster, das ist ganz gewiss nicht richtig und würde schädlich auf die Psyche des Angeklagten wirken. Rechtsanwalt Dr. Alsberg, Sie betonen jedenfalls besonders, dass die mangelnde Liebe, die man ihm zu Hause entgegengebracht hat, auf seine Entwicklung von ungünstigem Einfluss war. Dr. Forster, die Erziehung war eine falsche. Rechtsanwalt Dr. Alsberg, hat Ihnen der Angeklagte erzählt, dass das Gutachten des Professor Dr. Aschaffenburg unzutreffend sei, dass er ihn zu kurze Zeit beobachtet habe und dass er nicht für geisteskrank erklärt sein wolle? Dr. Forster, jawohl, das hat er mir gesagt. Der Staatsanwalt kündigte darauf an, dass er zu Dienstag den Generalmajor A.D. Pauli und den Kriminalkommissar Krüger laden werde, um Näheres über die Persönlichkeit des Ersteren festzustellen, der mit so großer Sicherheit so viel Günstiges über den Angeklagten ausgesagt habe. Es wird behauptet, dass Pauli gewerbsmäßiger Heirats- und Ordensvermittler und überhaupt nicht Generalmajor sei, während man geglaubt habe, es sei ein alter Offizier, auf den man die Schuldige Rücksicht nehmen müsse. Rechtsanwalt Dr. Jaffe. Der alte Herr hatte doch die ganze Brust voll Orden und auch das Eiserne Kreuz. Es ist nicht einzusehen, warum gerade nach ihm weitere Nachforschungen gehalten werden sollen. Das Hauptkontingent der vom Staatsanwalt vorgeführten Zeugen besteht aus geisteskranken Verbrechern, Kupplerinnen, Kokotten und dergleichen, um deren Personalien wir uns doch auch nicht bemüht haben. Staatsanwaltsrat Porzelt, dafür können wir nicht. Das ist doch das Milieu, in dem der Angeklagte lebte. Am 6. Verhandlungstage beantragte der Angeklagte, den Untersuchungsrichter, Landrichter Dr. Dreist, als Zeugen zu laden. Dieser soll Auskunft geben, was in der erwähnten Verfügung des Justizministers steht. Die Voruntersuchung ist nicht geschlossen. Landrichter Dr. Dreist hat vielmehr erklärt, dass er sie nicht schließen könne. Ich halte die Ladung für sehr notwendig, denn ich möchte hier nicht als Lügner und Denunziant erscheinen, der, um Reklame zu machen, die Richter ablehnt. Ich möchte beweisen, dass ich in meinem Innern durchaus der Meinung sein musste, dass der Justizminister zu meinen Ungunsten in das Verfahren eingegriffen hat. Landrichter Dr. Dreist wird hier aussagen können, was er mir seinerzeit gesagt hat. Staatsanwaltsrat Dr. Porzelt: Wir begegnen uns in dem Wunsche, dass diese Sache nach jeder Richtung aufgeklärt wird. Ich bitte also auch, Herrn Landrichter Dr. Dreist zu laden. Angeklagter: Herr Landrichter Dr. Dreist hat mir gesagt, er wolle die Voruntersuchung schließen, könne es aber nicht infolge der Verfügung, die der Justizminister an den Landgerichtspräsidenten gerichtet hat, zur Weitergabe an ihn selbst. Dadurch ist nach meiner Ansicht zu Unrecht in das Verfahren eingegriffen worden. Der Gerichtshof beschloss, Landrichter Dr. Dreist als Zeugen zu laden. Zur Verhandlung gelangte hierauf folgender Anklagefall. Im März 1910 kam Graf Metternich zu dem Gärtner Riesbeck in der Neustädtischen Kirchstraße, bei dem er schon öfter kleine Bestellungen gemacht hatte. Er bestellte einen Rosenstrauß zum Preise von 50 Mark für eine Künstlerin, die im Kaiserhof wohnte. Er soll dabei gesagt haben, er kaufe sonst bei Bock, wo er einen Kredit von 200 bis 300 Mark habe. Er werde aber dort überteuert. Die teuren Rosen, die die besten sein sollten, die es gab, wurden beschafft. Riesbeck hat später vergeblich versucht, Zahlung zu erhalten. Er musste deshalb den Klageweg beschreiten. Erst im August 1911 ist Zahlung geleistet worden. Der Angeklagte bestritt, sich eines Betruges schuldig gemacht zu haben. Er habe diese Bagatelle einfach vergessen. Riesbeck: Er habe dem Angeklagten den Kredit gewährt, weil er sich überzeugt hatte, dass es sich wirklich um den Grafen Metternich handelte. Direktor des Esplanade-Hotels Frey bekundete: Der Angeklagte hat im Esplanade-Hotel verkehrt und Essen und Trinken stets bezahlt. Einmal habe ich ihm ein Darlehen von ca. 100 Mark, das ich wiedererhalten habe, gegeben. Der Graf erzählte dabei, dass er reich heiraten werde. Eines Tages kam er wieder und wollte von neuem Geld von mir leihen. Ich lehnte das aber ab. Dann kam er und gab mir einen Scheck, auf den ich ihm 100 Mark lieh. Nach 3 Tagen kam der Scheck zurück, weil keine Deckung vorhanden sei. Auf Vorhalt und Drohung mit einer Anzeige bei der Staatsanwaltschaft hat der Angeklagte die Deckung besorgt und den Scheck zurückerhalten. Der Zeuge bekundete weiter: Metternich habe stets von seiner Mittellosigkeit gesprochen und ihm erzählt, dass er nur 30 Mark monatlich von seinem Vater erhalte. Er denke aber, Schwiegersohn der Wertheims zu werden. Er hat den Angeklagten mehrfach mit Wertheims gesehen. Angeklagter: Sie haben in der vorigen Verhandlung bekundet, dass ich sogar Kellner angepumpt hätte. Ich möchte bitten, dass mir diese Kellner namhaft gemacht werden. Zeuge: Ein Oberkellner wird bekunden, dass Sie ihn angepumpt haben. Angeklagter: Ich wusste nicht, dass dies ein Kellner war. Ich habe den Betreffenden stets für den Hotelmanager gehalten. Außerdem will ich, wenn es darauf ankommen sollte, die Namen von Offizieren der Garde-Kürassiere, Garde-Ulanen, Garde-Husaren nennen, die im Esplanade und im Monopolhotel die Kellner angepumpt haben, wenn sie vom Rennen kamen und beim Jeu saßen. Im Esplanade-Hotel wird auch gejeut. Zeuge: Das muss ich bestreiten. Rechtsanwalt Dr. Jaffe: Es ist uns ja aus dem harmlosen Prozess zur Genüge bekannt, dass Offiziere Kellner anborgen. Als Zeuge wurde darauf Generalmajor A.D. Pauli aufgerufen. Der alte Herr erschien wieder mit einer großen Reihe von Orden und Ehrenzeichen geschmückt und wurde von einer Pflegerin, die ihn stützte, nach einem Stuhl vor dem Richtertisch geleitet. Vorsitzender: Es hat sich die Notwendigkeit ergeben, Sie noch über einige Punkte zu befragen. Zeuge, mit erhobener Stimme: Ich möchte recht viel hier reden, denn ich bin in der schmachvollsten Weise angegriffen und beleidigt worden, und zwar vom Staatsanwalt, demselben Herrn, der schon einmal den Grafen einen gemeinen Betrüger genannt hat. Er glaubt wohl, mit mir ebenso verfahren zu können. Das gibt es nicht. Vorsitzender: Sie haben hier nicht in solchem Ton zum Gericht zu reden. Wie weit haben Sie die Berechtigung, Rang und Titel eines Generalmajors zu führen? Wollen Sie darüber Auskunft geben? Zeuge: Na, warum denn nicht? Können wir ja machen. Hier liegen alle meine Patente vor mir und hier sind meine Orden und Ehrenzeichen. Vorsitzender: Ich frage Sie nochmals, sind Sie preußischer Generalmajor? Zeuge: Nein, habe ich auch noch nie behauptet. Ich bin Major AD, Stabsoffizier. Das ist ungefähr ein Unterschied wie zwischen einem Referendar und einem Kammergerichtsrat. Wenn sich der Staatsanwalt statt an den Kommissar Krüger an die richtige Auskunftsstelle, das Kriegsministerium, gewendet hätte, dann würde er die richtige Auskunft erhalten haben. Ich habe als preußischer Offizier den Krieg 1870-71 mitgemacht, habe das Eiserne Kreuz zweiter Klasse erhalten und bin zum Major avanciert. Dann erhielt ich eine Mission nach China und ging dorthin mit 12 Offizieren und 5 Unteroffizieren, um das chinesische Militär zu reorganisieren. Ich wurde zum kaiserlich-chinesischen Generalmajor ernannt und erhielt 2 hohe Orden. Später ging ich nach Peru und habe als Generalstabsoffizier mitgewirkt, die Revolution niederzuschlagen. Bei meiner Abreise wurde ich zum Generaloberst der Republik Peru befördert. Auch den Titel eines Generalmajors der Republik Honduras trage ich. Ich habe hier in Deutschland bei allen offiziellen Gelegenheiten niemals den Titel Generalmajor geführt. Hier überreiche ich zum Beweise dessen eine Schrift, Vorsitzender unterbrechend, das interessiert das Gericht nicht. Zeuge, lebhaft, aber was darauf steht, muss Sie interessieren. Vorsitzender, was das Gericht interessiert, haben Sie nicht zu bestimmen. Ich muss Sie nochmals auffordern, hier vor Gericht einen angemessenen Ton anzuschlagen. Es tut mir leid, einem alten Herrn diese Vorhaltungen machen zu müssen. Staatsanwaltsrat Porzelt. Nach der eingeholten Auskunft des peruanischen Generalkonsuls ist ein Mann namens Pauli seinerzeit als mittelloser Offizier nach Peru gekommen, hat sich des Verrats gegen den Präsidenten und seinen Kriegsherrn schuldig gemacht und hat dem General noch sein bestes Pferd gestohlen. Heiterkeit. Der Staatsanwalt verlas die dahingehende Auskunft des Generalkonsuls. Er wurde aber von den Rechtsanwälten Dr. Jaffe und Dr. Alsberg sehr lebhaft unterbrochen. Der Staatsanwalt müsse doch wohl selbst wissen, dass eine Verlesung solcher Privatäußerungen nicht zulässig sei. Eventuell werde beantragt, den Generalkonsul als Zeugen zu laden. Staatsanwaltsrat Porzelt. Wenn Rechtsanwalt Dr. Jaffe ganze Stellen aus Briefen der Frau Dolly Landsberger vorliest, wird es mir doch gestattet sein, kurz das vorzutragen, was in der Auskunft steht. Rechtsanwalt Dr. Jaffe, ich habe nur dem Staatsanwalt Schwickerath einige Stellen vorgehalten und gefragt, ob er sich solcher Stellen erinnert. Zeuge Pauli, ich habe die Konsulate im Auslande kennengelernt, sie sind verächtlich, sie sagen nicht die Wahrheit. Auch hier in diesem Falle ist nicht die Wahrheit gesagt worden. Staatsanwaltsrat Porzelt, der Zeuge hat hier mit großem Nachdruck gesagt, er würde dem Grafen Metternich jede Summe geborgt haben. Hat der Zeuge überhaupt Mittel? Zeuge, Sie müssen fragen, hatten Sie Mittel vor 3 Jahren? Sehr laut, ich habe inzwischen 108.000 Mark verloren. Ich bin wie so viele andere beschwindelt und ausgenutzt worden. Staatsanwaltsrat Porzelt, haben Sie nicht schon den Offenbarungseid geleistet? Zeuge, Herrgott, warum denn nicht? Heiterkeit. Vorsitzender, haben Sie also 1904 den Offenbarungseid geleistet? Zeuge, ja. Vorsitzender, dann können Sie doch auch nicht sagen, dass Sie dem Angeklagten jede Summe zur Verfügung gestellt hätten. Zeuge, damals hatte ich Geld. Wenn ich es noch hätte, würde ich es ihm unbedingt zur Verfügung stellen, damit er endlich aus der Haft herauskommt und nicht wahnsinnig wird. Rechtsanwalt Dr. Jaffe, der Zeuge kann doch viele Orden und Ehrenzeichen vorweisen. Zeuge, sehen Sie sich die Orden an, das sind doch keine Kotillonorden. Staatsanwaltsrat Porzelt, Sie vermitteln gegen Geld Orden? Zeuge, Gott bewahre, das haben Sie wohl geträumt. Vorsitzender, das verneinen Sie unter Ihrem Eide? Zeuge, haben Sie mich schon vereidigt? Vorsitzender, Sie sind schon einmal vereidigt worden und werden nachher nochmals den Eid leisten müssen. Zeuge, ich habe mit solchen Sachen noch nie Geld verdient. Haben Sie denn ein Gesetz, welches verbietet, dass man jemand aus Freundschaft Titel und Orden besorgt? Fragen Sie mich nicht so. Ich kann machen, was ich will. Rechtsanwalt Dr. Jaffe, nachdem der Staatsanwalt am Sonnabend schon einmal den Zeugen, der dem Angeklagten günstig war, in seiner Glaubwürdigkeit herabzumindern versuchte und dies heute wiederholt, beantragen wir noch folgende Zeugen zu laden. Erstens den Oberhofmeister der Kaiserin, Exzellenz Graf Mirbach, zu Berlin. Zweitens Landrat A.D. Kammerherrn von Röll zu Berlin. Drittens den Geheimen Hofrat René zu Berlin. Diese drei Herren sollen als Zeugen und Sachverständige bekunden, dass es in den Kreisen der hohen und höchsten Gesellschaft absolut nicht als ehrenrührig oder herabsetzend angesehen wird, wenn jemand seine Beziehungen zu Fürstlichkeiten, Regierungen oder anderen einflussreichen Stellen und auch Behörden dazu benutzt, dritten Personen, die sich darum bemühen, Orden, Ehrenzeichen, Titel, Standeserhöhungen oder sonstige derartige Auszeichnungen zu erhalten, mit ihren Beziehungen in Verbindung zu bringen, um diesen Zweck zu erreichen. Der Staatsanwalt hat hier wieder Ausdrücke gegen den Angeklagten und die Verteidigung benutzt, die entschieden zurückgewiesen werden müssen. Wir verdrehen und verschieben nichts. Wenn die Verteidiger versuchten, etwas über die Kokotte Gustke vorzubringen, so wehrt sich der Staatsanwalt stets mit aller Energie dagegen. Wir haben nicht daran gedacht, den Lebenslauf dieser und anderer Damen bis ins Kleinste aufzudecken, aber wenn hier ein Zeuge kommt und für den Angeklagten aussagt, so wird Himmel und Hölle in Bewegung gesetzt, um diesen Zeugen möglichst auszuschalten. Staatsanwaltsrat Porzelt: Es werden hier immer Vergleiche mit meinem Verhalten gegenüber der Gustke angestellt. Das ist nicht zutreffend. Wir wissen alle, was die Gustke ist. Das ist niemals bestritten worden. Ich habe mich nur dagegen gewendet, dass versucht worden ist, diese Zeugin fernzuhalten. Ich habe auch niemals gesagt, Frau Wertheim ist eine vorzügliche Zeugin. Ich habe mich jeden Urteils enthalten. Ich habe nur dagegen protestiert, dass gegen diese Zeugin hier vorgegangen wird, obwohl sie sich nicht wehren kann. Was diesen Zeugen betrifft, so trat er hier so großartig auf, dass man annehmen musste, es handle sich um einen alten Generalmajor. Dass ich gegen einen solchen Zeugen Gegenbeweise bringe, ist mein Recht. Ich wollte zeigen, wie die Zeugen der Verteidigung beschaffen sind. Das wird auch sonst noch geschehen. Rechtsanwalt Dr. Alsberg: Ich stelle fest, dass der Herr Staatsanwalt gegenüber der Verteidigung Ausdrücke wie gebaren, umdrehen usw. gebraucht hat, ohne dass das Gericht es für nötig erachtet hat, einzugreifen. Das ist bezeichnend für den geringen Schutz, den wir bei dem Gerichtshof finden. Was nun die Ausführungen angeht, mit denen der Staatsanwalt sein Verhalten gegenüber dem Zeugen rechtfertigen will, so berühren sie den Kern der Dinge nicht. Dieser Kern ist folgender: Wenn hier ein Entlastungszeuge auftritt, so bemüht sich der Staatsanwalt in der minutiösesten Weise der Vergangenheit des Zeugen bis in die entferntesten Winkel nachzuspüren. Wenn aber ein Belastungszeuge erscheint, so wird er von der Staatsanwalt höchst liebevoll in Watte gewickelt. Seiner Vergangenheit spürt man nicht nach. Und wenn der Herr Staatsanwalt etwas über einen Belastungszeugen erfährt, so bringt er es nicht vor. So geht die Staatsanwaltschaft vor, welche sich herausnimmt, hier von einem Verdrehen in Bezug auf die Verteidigung zu reden. Die Verteidigung hat nicht die Mittel, dem Vorleben eines Zeugen nachzuspüren. In dem einen Falle, in dem sie es, soweit es ihr möglich war, getan hat, im Falle Wertheim, ist sie dazu dadurch genötigt worden, dass der Vertreter der Staatsanwaltschaft in der vorigen Verhandlung diese Zeugin als vorzügliche bezeichnet hat. Und das Gericht hat damals versagt, weil die Zeugin in der vorigen Verhandlung so dastand, dass die gegen sie gerichteten Angriffe unbegreiflich erscheinen. Vorsitzender: Ich würde eingegriffen haben, wenn ich glaubte, Veranlassung dazu zu haben. Das war nicht der Fall. Rechtsanwalt Dr. Alsberg: Das ist bedauerlich genug. Rechtsanwalt Dr. Jaffe: Der Herr Staatsanwalt bringt hier auch jetzt noch fortgesetzt Dinge vor, von denen er sich längst aus den Akten hätte überzeugen können, dass sie unrichtig sind. Er hat es trotzdem nicht für nötig gehalten, zu revozieren und sich mir gegenüber zu entschuldigen. Der Herr Staatsanwalt hat es vielmehr gewagt, mir noch mit Konsequenzen zu drohen, die sich vor der Anwaltskammer einstellen würden. Ich habe es unterlassen, ihm mit Konsequenzen zu drohen, die sein Verhalten vor der Oberstaatsanwaltschaft haben werden. Ich muss sagen, dass dieser Prozess und die darin geübte Behandlung der Verteidigung so unglaublich erscheint, dass es wirklich Zeit ist, wenn bei der Strafprozessreform Mittel und Wege geschaffen werden, welche es unmöglich machen, dass sich die Verteidigung eine derartig ungehörige Behandlung, die mit aller Schärfe zurückgewiesen wird, gefallen lassen muss. Angeklagter Graf Metternich, erregt. Der Staatsanwalt hat wiederholt den Ausdruck absurd gebraucht. Wenn ich hier sagen würde, die Anträge des Staatsanwalts sind absurd, würde ich wahrscheinlich mit 3 Tagen Haft bedacht werden. Ist denn der Staatsanwalt mehr wie der Verteidiger, nur weil er Beamter ist und der Verteidiger nicht? Im Zuhörerraum wurden vereinzelte Bravo-Rufe laut. Der Vorsitzende verbot nochmals jegliche Kundgebungen mit der Androhung, im Wiederholungsfalle den Saal räumen zu lassen. Der Zeuge Pauli erklärte ziemlich unvermittelt, ich werde Strafantrag gegen denjenigen stellen, der das in die Zeitungen eingesetzt hat. Ich werde ihn verklagen wegen Beleidigung, Ehrenkränkung und Verleumdung. Sie haben mich in meinem Berufe und in meiner Existenz geschädigt. Das ganze Gericht hat es getan. Ich werde Sie alle auf Schadenersatz verklagen. Vorsitzender, wir haben doch nichts mit den Artikeln in der Presse zu tun. Da müssen Sie sich schon an den Verfasser und den verantwortlichen Redakteur wenden. Zeuge Pauli zum Vorsitzenden. Sie haben das doch alles hier vorgebracht. Sie sind also dafür verantwortlich. Ende von Abschnitt 54.